KZ, fick die BVG. Was ist in letzter Zeit los? Sie kontrollieren wie die Gestörten. Trifft mich mit Sonnenbrille und Flipflops beim U-Bahn-Surfen. Denkt ihr echt, man erkennt euch nicht? Es steht euch mitten im Gesicht. Ich zeige mit dem Finger auf euch und schreie Kontrolleure. Das ist meine Pflicht. Ich zeig nicht meine Potte. Ich steig mit aus und botte. Die Treppen runter, fick die BVG und fick die Bosse. Ich trete die Kameras ein, habe keinen Führerschein und auch keinen Fahrschein. Nämlich den U-Bahn-Schubser, denn ich schubs die U-Bahn. Fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die Kontrolleure. Fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG. Ich muss Hero ticken, um mein Ticket zu finanzieren. Kontrolleur ist ein harter Job, es kann dir so viel passieren. Mach den Schaffner zu Kassler, den Kontrolletti zu Konfetti. Dieser Fettsack hat keine Kondi, ich jagge mich quer durch den Kotti. Wen willst du kontrollieren? Du bist ein Dreikäsehoch. Scheiß auf deinen Schäferhund, ich lass mein Penis los. 10 Minuten, bis die Bahn kommt, ich rauch ne Zigarette, um den Kontrolleur anzulocken und hau ihm auf die Fresse. Fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die Kontrolleure. Fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG. Ich will zu einem Drecksjob, zu einem Chef, der mich mobbt. Und du willst mich blamieren, vor allen Passagieren. Den Fahrschein sehen oder mein Sparschwein nehmen. Doch kein Kontrolleur, räum mir mein Konto leer. Der Karate kann, braucht keine Monatskarte. Weil ich lieber den U-Bahnhof zu hoch jage. Bevor ich Kohle zahle an euren Scheißverein, fahre ich schwarz, denn Geiz ist geil. Er fliegt durch den Abteil, als die Dritte ihn treffen. Alle stehen mir bei und zwingen ihn die Tickets zu fressen. Und wir fühlen uns frei, weil die Blut hat uns gut hat. Es hat geknackt, als ich den Spaß aus dem Zug warf. Fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die Kontrolleure. Fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die Hurensöhne. Fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die Kontrolleure. Fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG, fick die BVG. Hurensöhne.